Ach, das ist ja nur auch in Jottes Namen, ich weiß weiter nicht. Gell, und nun kann ich mein Kindchen auch sehen, Frau Jahr. Nee, heute nicht, Pauline, nee. Moin, moin, Pauline. Warum nicht heute? Weil das beschreien nicht gut tut, Pauline. Also, moin. Sag der Wirtin, steht geschrieben, das Herr. Ja, das ist gut so. Lass er mal kommen, Mädchen. Lass er mal kommen. Oh, mein Gott, was tue ich bloß? Adelbert. Frau Jahr, Mutter schläft nicht, hab solchen Hunger, kann ich nicht ein Happenbrot kriegen? Ich bin's, Frau Jahr, was ist denn? Angst. Sorge. Da wisst ihr nicht von. Selber. Frau Jahr, ja, was haben Sie denn?